Franz Nabel, das Grab des Lebendigen oder die Ortliebschen Frauen, Studie aus dem kleinbürgerlichen Leben, gelesen von Scheikmar. Kapitel 1. Der Herr Inspektor und seine Familie. Der Inspektor Anton Ortlieb war ein Mann, den das Gefühl einer vollkommenen Lebensberechtigung bis in die letzte, geheimste Tiefe seines Inneren erfüllte. Es verlieh ihm ein außerordentlich starkes, durchaus nicht in lächerlicher Weise zur Schau getragenes Selbstbewusstsein. Er versah zwar nur die Stelle eines kleinen Unterbeamten, aber er wusste ganz gut, dass er, was diese, seine öffentliche Stellung und was sein häusliches Leben anlangte, das Höchste erreicht hatte, was er unter den ihm bestimmenden Verhältnissen zu erreichen imstande gewesen war. So fühlte er sich, ohne dabei die Grenzen einer natürlichen Bescheidenheit zu überschreiten, jedem Menschen, mochte er auch der hervorragendste sein, zumindest gleichberechtigt, da er für ihn alle Höchstleistungen, eine jede in ihrer Art betrachtet, etwas Gemeinsames besaßen. Einen Unterschied erkannte er nur zwischen solchen Menschen an, die das Beste, wozu ihre Gaben sie befähigten, geleistet hatten und solchen, die hinter ihren Fähigkeiten zurückgeblieben waren. Als Sohn eines Gärtners in einer vornehmen Villa an der Stadtgrenze war er schon von frühester Kindheit an zum täglichen Gespielen der Herrschaftskinder ausersehen worden und war so, ohne sich selbst dessen bewusst zu sein, mit all seinen jungen Empfindungen aus der dürftigen Umgebung der Gärtnerwohnung in die glänzenden Verhältnisse des Herrenhauses hinübergeglitten. Dieses Hinübergleiten bestand allerdings schon damals nicht in einem törichten Verlangen nach all den schimmernden äußeren Dingen, die er zu sehen bekam, sondern in der Sehnsucht nach einem inneren Gleichsein mit denen, die eine zufällige Fügung zu seinen täglichen Genossen bestimmte. Er beschäftigte sich wohl gerne mit den schönen und teuren Spielsachen der Herrenkinder, aber er empfand niemals den Wunsch, sie selbst zu besitzen. Und wenn ihm im Herrenhause besondere Leckereien gereicht wurden, gab er sich ihrem Genusse mit voller kindlicher Freude hin, ohne daheim durch die bescheidene Küche seiner Mutter enttäuscht oder verärgert zu werden. Nur schmerzte es ihn, wenn die Kinder anderer vornehmer Familien seine Gespielen besuchten und wenn er dann von ihrer Gesellschaft zwar nicht ausgeschlossen, doch als ziemlich überflüssig beiseite geschoben wurde und ein noch viel schmerzliches Gefühl beschlich ihn, wenn seine eigenen Eltern, die Herrschaftskinder, sehr ehrerbietig grüßten oder ihnen wohl gar allerhand Dienste leisteten, während sie ihn selbst mit einer scheinbar viel geringeren Liebe und Aufmerksamkeit behandelten. Auch wenn sein Vater und seine Mutter die ihnen zukommenden Arbeiten im Garten und im Herrenhaus verrichteten und dabei von den Hausbediensteten, von der Köchin, der Zofe oder den Bedienten ein wenig herablassend behandelt wurden, empfand er das halb unbewusst als etwas, was ihn selbst demütigte und entwürdigte. Und in seinem Alter, in dem die Kinder sonst noch den dollsten oder albernsten Zukunftsträumen hingeben, begann sich vor seinen Augen schon ein ruhiges, sicheres Ziel zu formen, das er erreichen zu können glaubte und das ihn doch von aller Erniedrigung und persönlichen Abhängigkeiten freimachen konnte. Als die Herrschaftskinder älter geworden waren, kamen sie zu gründlicher Erziehung aus dem Hause und er entfremdete sich ihnen vollständig. Die Dienstgeber seiner Eltern aber hegten aus Hochmut und Stolz vielleicht den Wunsch, der tägliche Jugendgespiele ihrer Kinder möge im späteren Leben einmal keine allzu geringe untergeordnete Stellung einnehmen und so der Gegenstand beschämender Erniedrigung werden. Sie erklärten sich daher bereit, dem Gärtnersohn die Möglichkeit eines über seine Verhältnisse hinausreichenden Bildungsganges zu bieten und ihn das Gymnasium besuchen zu lassen. Dieses Anerbieten wurde von den alten Ortliebs mit der gebührenden, dankbaren Unterwürfigkeit angenommen und kam auch den Wünschen und Empfindungen des Jungen entgegen. Den etwas bitteren Beigeschmack, den er bei dem Genuss dieser ihm erwiesenen Gnade spürte, suchte dadurch abzuschwächen, dass er seine nur mittelmäßige Begabung aufs Äußerste anspannte, um sich durch günstige Lernerfolge einen Freiplatz zu sichern und mit diesem das Gefühl, sein Fortkommen wenigstens zum Teil sich selbst zu verdanken. An dem Tage, an dem er die Reifeprüfung glücklich bestand, sah er einen und vielleicht nicht den geringsten Teil seiner Hoffnung verwirklicht. Er hatte den Anspruch auf das freiwillige Militärjahr und den Offiziersrang erworben und sich so wenigstens in einem Kreise des öffentlichen Lebens neben seine einstigen Gespielen gestellt. Eine Fortsetzung seiner Studien auf der Hochschule lehnte er ab, vielleicht weil er dadurch nicht neuerlich von der Gunst der Herrenleute abhängig werden wollte, vielleicht auch, weil er sich einer solchen erhöhten Anforderung an seine geistigen Fähigkeiten nicht gewachsen fühlte. Er trat in den Kanzleidienst einer großen Eisenbahngesellschaft ein, die ihm bei seinem stark ausgeprägten Pflichtgefühl und seiner ruhigen Strebsamkeit ein begrenztes, aber sicheres Fortkommen verbürgte. In diesen neuen, gewissermaßen schon selbst geschaffenen Lebensverhältnissen, die ihm das Bewusstsein eines unabhängigen, freien Mannes gaben, bildete die einzige Hemmung der Verkehr mit seinen Eltern. Nicht als ob er sich ihrer geschämt hätte, dazu war sein Begriff von Kindespflicht und Elternliebe ein viel zu klarer und natürlicher. Aber er empfand es unangenehm, die beiden alten Leute, die noch immer an der gleichen Stelle bedienstet waren, zu besuchen und sich so der Gefahr einer nach seinen Begriffen vielleicht demütigenden Begegnung mit den Herrenleuten auszusetzen. Dem beugte er dadurch vor, dass er von einem zum anderen Mal zu erfahren suchte, wann sie vom Hause abwesend waren und danach sein eigenes Kommen einrichtete. Misslang ihm dies einmal, so ließ es nicht erst darauf ankommen, den Dienstgebern seiner Eltern zu begegnen oder am Ende gar zu ihnen beschieden zu werden, sondern er ließ sogleich anfragen, ob ihnen sein Besuch angenehm sei. In diesem Falle verstand er es durch ein sehr gewähltes Benehmen und durch die außerordentliche Sorgfalt, die er auf seine äußere Erscheinung verwandte, eine allzu fühlbare Herablassung oder ein ungeschicktes Erinnern an die Vergangenheit zu verhindern. Einem Zusammentreffen mit den einstigen Gespielen war er weniger ausgesetzt, da die Tochter nach einem entfernten Ort geheiratet hatte, der Sohn als Offizier aber meist in der Provinz in Garnison lag. Als Anton Ortlieb 35 Jahre alt geworden war und bei genauer Berechnung seiner Bezüge imstande zu sein glaubte, eine Familie zu erhalten, verheiratete er sich. Die Töchter mancher wohlhabender Kleinkaufleute oder Gastwirte aus dem Bezirk, in dem er aufgewachsen war, hätten den jungen Beamten gerne genommen und ihm mit einem frischen, jungen Gesicht ein recht ansehnliches Heiratsgut mitgebracht. Trotzdem bewarb er sich um ein älteres, unhübsches und ganz armes Mädchen, die Tochter einer höheren Beamtenwitwe, denn er wollte die verbesserte Lebensstellung, zu der er sich durch seinen eigenen Willen emporgearbeitet hatte, nicht durch die Wahl einer Lebensgefährtin beeinträchtigen, die aus den gleichen oder ähnlichen Kreisen herkam, wie es die seiner Eltern gewesen waren und dabei die äußeren Merkmale ihrer Herkunft vielleicht noch nicht so von sich abgestreift hatte, wie er selbst. Das Mädchen nahm seine Werbung ohne lange Überlegungen an, weil sie schon längst nicht mehr hoffen durfte, noch einmal Frau zu werden, und wohl wusste, dass sich ihr keine so günstige Gelegenheit mehr bieten würde. In den ersten Zeiten nach der Trauung wollte sie ihn zwar manchmal empfinden lassen, dass sie zu ihm herabgestiegen war und ihn dadurch allmählich in eine gewisse Abhängigkeit von sich hineindrängen, aber das Bewusstsein, durch eigene Kraft das erworben zu haben, was ihr schon durch Geburt zugefallen war, gab ihm ein so starkes Ehrerbietungsgefühl, dass er alle ihre Versuche, sich über ihn zu stellen, im Keim mit starken, beinahe rücksichtslosen Griffen erstickte. Da sie keine sonderlich selbstständige und widerstandsfähige Natur war, unterwarf sie sich ihm schließlich sogar mit einem Gefühl anerkennbarer Dankbarkeit, und nun wurde ihre Ehe so nüchtern und pflichtgemäß wie der Kanzleidienst, den der Inspektor Ortlieb Tag aus, Tag ein in der gleichen Weise versah, und vielleicht war es auch nur eine Folge dieser Pflichtmäßigkeit, dass sie im Laufe der Zeit 3 Kinder, 2 Mädchen und ein Knabe zur Welt kamen. Eine weitere Folge der eigenen Unselbstständigkeit der Frau Ortlieb bestand wohl auch darin, dass sie die Eigenheiten ihres Mannes, vor allem das beinahe krankhafte Bestreben, innerhalb der erreichbaren Grenzen das Höchste und Vollkommenste zu leisten, in sich aufnahm, wie etwas Eigenes und je nach ihrem weiblichen Empfinden zum Teil wohl verringerte, zum Teil aber noch steigerte. Und durch die späte Heirat war ihr ein kaum mehr erwartetes Lebensziel geboten worden. Und nachdem sie es einmal erkannt und sich nach den vorübergehenden, vergeblichen Versuchen eine gewisse Überlegenheit über ihren Mann geltend zu machen, damit zufrieden gegeben hatte, bildete sich in ihr, halb unbewusst und durch das Wesen Ortliebs beeinflusst, das Verlangen aus, ihre Stellung im Leben, über die sie nun nicht mehr hinauswachsen konnte, in jeder Weise und bis in die kleinste Einzelheit so vollkommen wie möglich auszufüllen. Ihre Familie und der Haushalt, den sie für diese zu führen hatte, waren das Gebiet, dem sie Leben bewähren musste, und sie begann damit, dass sie es gleich in Besitz an Grund und Boden, den kein fremder Fuß betreten durfte, gegen die Außenwelt scharf und unnachsichtig abgrenzte, ohne dabei das Gefühl eines Opfers oder Verzichtes auf irgendetwas anderes Gutes und Schönes zu empfinden. Diese Abgrenzung ging tatsächlich so weit, dass sie keinen anderen Menschen in ihr Hauswesen eingreifen ließ und obwohl ihr Mann die Möglichkeit dazu bot, ein ganz einfaches Mädchen zur Aushilfe aufzunehmen, die härtesten Arbeiten mit förmlichem Wohlgefühl und Genuss selbst besorgte. Nur während der wenigen Wochen vor und nach der Geburt ihrer Kinder, während deren sie sich unbedingt Schonung auflegen musste, ließ sie den Haushalt von ihrer alten Mutter führen, der sonst nur eine rein äußere und scheinbare Teilnahme an den Verhältnissen der Tochter gewährt war. Schon am frühesten Morgen erhob sie sich von ihrem Lager und räumte die ganze Wohnung mit einer derart peinlichen Sorgfalt und Genauigkeit auf, dass nie auch nur die geringste Spur einer Unordnung oder Unreinlichkeit darin zu finden gewesen wäre. Sobald ihr Mann das Frühstück eingenommen und sich in sein Amt begeben hatte, ging sie aus, um die für die bevorstehende Mittagsmahlzeit notwendigen Einkäufe zu besorgen. Dabei war sie stets bedacht, möglichst gute Waren um einen möglichst geringen Preis zu erwerben und fand uneingestandene Freude daran, einen Weg von einer halben Stunde oder auch darüber zurückzulegen, wenn sie hoffen durfte, an dem entfernter gelegenen Ort irgendeinen Gegenstand oder Lebensmittel, deren sie gerade benötigte, um ein geringes billiger zu erhalten als in der näheren Umgebung ihrer Wohnung. Bei der Zubereitung der Speisen selbst gab sie sich die erdenklichste Mühe und strengte ihren ganzen weiblichen Scharfsinn an, um ohne größeren Aufwand eine ausgiebige, wohlschmeckende Mahlzeit herzustellen. Legte Ortlieb, bevor er wieder in den Dienst ging, sich nach dem Essen auf kurze Zeit zur Ruhe, reinigte sie das Geschirr und brachte die Küche in Ordnung. Die übrigen Nachmittagsstunden und oft bis spät in Abend hinein, aber war sie damit beschäftigt, ihre Kleidung und Wäsche, die Wäsche ihres Mannes und später auch die Wäsche und die Kleider ihrer Kinder in Ordnung zu halten. Oder, wenn es unumgänglich notwendig gewesen war, neue Stücke aus einem möglichst billig erworbenen Stoff und mit Hilfe einer auf Raten gekauften Nähmaschine zu verfertigen. Und der Inspektor, der in alledem nur eine ins Weibliche übertragene Wiederholung seines eigenen Wesens sah, fand es auch ebenso selbstverständlich wie sein eigenes Leben und wie das, was er in diesem Leben erreicht hatte, und nun in völliger Zufriedenheit und ohne Sehnsucht nach irgendeinem Höherkommen sorgsam verwaltete und in gleichem Laufe erhielt. Als die Kinder allmählich heranwuchsen und die ersten Regungen eines eigenen Bewusstseins in ihn erwachen wollten, warf sich die ganze Art ihrer Umgebung und des Lebens, das ihre Eltern führten, ohne dass diese selbst mit dem ausgesprochenen Willen einer Beeinflussung irgendwie in ihre Erziehung eingegriffen hätten, sogleich und mit aller Wucht über sie. Es schien, als sei rings um sie ein hoher, undurchdringlicher Wall aufgerichtet, durch den keine Pforte ins Freie führte und über den sie nicht hinwegblicken konnten. Aber sie hatten dabei nicht das Gefühl einer Einengung oder eines schmerzlichen Verlustes, sondern nur die Empfindung, dass das, was sie im Schloss und was sich ihrer ersten Worte und Gedanken bemächtigte, eben alles sei, was es für sie gab. Und diese Empfindung, gepaart mit der Unselbstständigkeit und Nachgiebigkeit des Kindergemüts, wurzelte, Als sie beim Schulbesuch aus ihrem Kreis heraustreten und mit fremden Menschen zusammentreffen mussten, schon so stark und fest in ihnen, dass nichts mehr imstande war, sie herauszuziehen und ihnen einen anderen Weg zu zeigen. Sie wussten wohl, dass es außer dem Vater und der Mutter noch andere Menschen auf der Welt gab, so gut wie andere Häuser mit anderen Wohnungen, aber sie konnten nicht recht glauben, dass diese vielen kleinen Geschöpfe, die mit ihnen in der Schulstube beisammensaßen, in einer gleichen oder auch nur ähnlichen Weise Kinder waren wie sie selbst, dass sie Väter und Mütter hatten und ein Heim, darin sie spielten, aßen und schliefen. Sie sahen in ihnen etwas ganz anders Geartetes, ja förmlich etwas, wovor sie Furcht und Misstrauen empfinden mussten. Und es hätte nicht erst des elterlichen Verbots bedurft, sich fremden Kindern anzuschließen, um sie von dem Verkehr mit irgendeinem ihrer Schulgenossen fernzuhalten oder etwa gar von der Versuchung, ihn in seinem eigenen Heim zu besuchen. Denn wenn die Mutter sie belehrte, sie könnten von dort eine böse Krankheit oder irgendein hässliches Ungeziefer mit nach Hause bringen, so erhitzten sich ihre Gedanken darüber bis zu der Vorstellung von unerhörten Gräueln und Gefahren, die in diesen Häusern auf sie lauerten und denen sie hilflos preisgegeben wären, indes ihr Angstschrei ungehört und unter hohem Gelächter verhallte. Und wenn eines der Schulkinder ihnen aus Gutmütigkeit oder vielleicht, um einen kleinen Tauschhandel zu machen, von den Esswaren und Näschereien anbot, die es von daheim in die Schule mitgebracht hatte, zuckten sie davor zurück wie vor einem Giftbrocken und empfanden sogar ein leises Missbehagen, wenn sie das fremde Kind selbst davon essen sahen. So, als sei nur das genießbar und unschädlich, was sie von ihrem Vater oder ihrer Mutter erhielten. Gleichwohl aber waren sie neben dem pflichtmäßigen Schulbesuch von Zeit zu Zeit genötigt, auch noch mit einem dritten Kreis in Berührung zu kommen. Und diese Berührung gestaltete sich, obwohl sie viel seltener eintrat, doch weit inniger und fühlbarer als das tägliche Zusammentreffen mit den vielen fremden Kindern und den Lehrern im Klassenzimmer. Die Mutter der Frau Ortlieb war zwar schon ein Jahr nach der Geburt des Knaben gestorben, die beiden Eltern des Inspektors aber lebten noch immer in dem Gärtnerhäuschen weit draußen an der Grenze der Stadt, dort, wo inmitten des großen Parkes die Villa der vornehmen Familie lag, deren Kindern einst der junge Ortlieb als Spielgefährte gedient hatte. Die beiden alten Leute waren noch recht rüstig und konnten ihren Dienst wenigstens in seinen leichteren Teilen noch immer zur Zufriedenheit ihrer Herrschaft versehen. Allein sie waren schon so in ihre Verhältnisse eingelebt und in ihre Umgebung hineingealtert, dass sie sich kaum einmal im Jahr zu einer Fahrt nach der im inneren Stadtbereich liegenden Wohnung ihres Sohnes entschlossen. Als der Inspektor aber für selbstverständlich und für ein Gebot der Kindesliebe hielt, die Kleinen den Großeltern zuzuführen, so wurde in jedem Monat ein Sonntag dazu bestimmt, die beiden Alten in ihrem Gärtnerhäuschen aufzusuchen und auf diese Weise gleichzeitig auch die Freuden einer bescheidenen Landpartie zu genießen. Dies war die einzige Gelegenheit, bei der die Kinder ihren Fuß über die Schwelle eines fremden Hauses setzten und einige Stunden lang mit anderen Menschen als mit ihren Eltern oder Mitschülern in einem Raum verweilen mussten, der nicht ihre heimische Stube und nicht das Klassenzimmer in der Schule war. Dass die Großeltern mit ihnen in irgendeinem Zusammenhang standen und ihnen nicht so gefährlich werden konnten wie ganz unbekannte Menschen, die es nach ihren kindischen Vorstellungen wenigstens in irgendeiner Weise auf ihr Unheil abgesehen hatten, wussten sie. Worin aber dieser Zusammenhang bestand, das blieb für sie die längste Zeit ein quälendes und beinahe unheimliches Rätsel. Denn dass ein so großer, bärtiger Mann wie ihr Vater, der doch drei kleine Kinder hatte, selbst noch Eltern haben sollte, zu denen ihr Vater und Mutter sagte, so wie sie zu den ihrigen, das erschien ihnen in ihrem Innersten unmöglich und ein wenig lächerlich. Ebenso lächerlich und dabei ein klein wenig unheimlich mutete es sie an, wenn die Großeltern mit leiser Rührung davon sprachen, wie der Vater selbst ein kleiner Junge gewesen und draußen im Garten, vor den Fenstern, allein oder mit den Kindern der Herrschaft, die mittlerweile auch erwachsene Leute geworden waren, herumgelaufen sei. Oder, wenn sie aus der Tiefe einer Kastenschublade irgendein farbloses, zerbrochenes Spielzeug hervorholten und erzählten, dass er, der Vater, sich damit einstmals gerade so vergnügt habe, wie sie es jetzt daheim mit ihren Puppen oder ihren hölzernen Bausteinen taten. Und wenn sie bei diesen Berichten der beiden alten Leute ihren Vater ängstlich anstarrten und er, anstatt sie mit einem verneinenden Lächeln zu beruhigen, ernst und bestätigend zu alledem nickte, dann wurde ihnen so bange, dass sie am liebsten aufgesprungen und davongelaufen wären. Das Einzige, was ihnen den Aufenthalt in der Stube der Großeltern erträglicher machte, waren die Sessel, auf denen man saß und die die gleiche Form und die gleichen Überzüge zeigten, wie das Kanapee und die Stühle daheim in der eigenen Wohnstube. Denn die Gärtnersleute hatten ihrem Sohne bei seiner Verheiratung einige ihrer Möbel, deren sie nicht bedurften, zur Austria mitgegeben. Auf diesen wohlbekannten Stühlen saßen sie nun wie auf Rettungsinseln inmitten eines dunklen, drohenden Gewässers und tranken den Kaffee und aßen die Mehlspeisen, die nicht von der Hand ihrer Mutter zubereitet waren. Jeder Schluck, jeder Bissen wurde in ihrem Munde zu einer Zehenmasse, deren Geschmack sie angstvoll und misstrauisch prüften, an der sie lange Zeit kauen und würgen mussten, bevor sie imstande waren, sie zu schlucken. Und wenn sie in ihrer namenlosen Ängstlichkeit irgendetwas Widerwärtiges oder auch nur Ungewohntes darin entdeckt zu haben glaubten und keine Möglichkeit fanden, den Bissen während eines scheinbaren Schneuzens ins Sacktuch zu spucken, dann konnte es oft genug geschehen, dass eines oder das andere von ihnen plötzlich bis an die Stirn erbleichte und der undeutlichen Gestammel hinauseilte und sich erbrach. Die Großeltern bedauerten sie deshalb immer wegen ihrer kränklichen, schwachen Mägen und auch die Eltern sorgten sich sehr, obwohl es sie wunderte, dass die Kinder daheim alle Speisen in reichlicher Menge vertrugen, ohne jemals in irgendwelchen Beschwerden oder gar Übelkeiten zu leiden. An manchen dieser Besuchstage erschien auch die alte Dame, mit deren Kindern der Inspektor vor langen Jahren gespielt hatte und die mittlerweile verwitwet war, im Gärtnerhäuschen und verweilte eine Zeit lang im ortliebschen Familienkreise, wobei sie es liebte, sich nach Art greiser Leute in allerhand wehmütig lächelnden Erinnerungen zu ergehen. »Wo sind die Zeiten, lieber Herr Inspektor, wo Sie selbst erst so groß waren wie Ihre Kinder hier und mit meinen Kleinen im Garten und in der Villa herumgespielt haben, nicht wahr?« Ortlieb verneigte sich zustimmend und sie nickte den Kindern zu, die sie mit erschrockenen, ängstlich aufgerissenen Augen anstarrten. »Wissen Sie sich noch daran zu erinnern, wie meine Else damals beim Versteckspiel im Gewächshaus die Treppe heruntergestürzt ist und sich das Knie zerschlagen hat?« Der Inspektor verneigte sich wieder und meinte, das kleine Fräulein musste ja sogar ein paar Tage lang das Bett hüten. Und die alte Gärtnersfrau sagte, wie zu nachträglicher Entschuldigung, sie war so ein lebhaftes Kind. Die alte Dame seufzte leise auf. Jetzt hat sie ja selbst ein Mädel und ein Buberl, die ihr Sorgen genug machen. Meine Enkel und ihre Kleinen dürften ja übrigens in den Jahren nicht so weit auseinander sein. Inspektor Ortlieb nannte das Alter seiner Kinder und nun wandte sich die Dame zutraulich nickend an den Gärtner. Ja, ja, mein lieber Ortlieb, damals waren wir selbst noch junge Menschen. Der Alte breitete die Arme ein wenig aus, als ob er seine Schuldlosigkeit erweisen wollte. Die Zeit bleibt halt nicht stehen und man wird alt, euer Gnaden. Das heißt, ich habe nur gemeint, aber sie winkte freundlich ab. Nein, nein, mein Lieber, ich mache keine Ausnahme. Darin sind wir alle gleich. Die beiden Gärtnersleute waren über das Erscheinen und die durchaus nicht herablassende oder verletzende Freundlichkeit ihrer Herrin immer sehr gerührt. Der Inspektor und seine Frau begegneten ihr mit achtungsvoller, aber keineswegs übertriebener, ergebener Höflichkeit, und nur die Kinder hörten ihr mit ängstlichem Unbehagen zu, wenn sie in ähnlicher Weise wie die Großeltern von ihrem Vater sprach und ihnen einreden wollte, dass er einmal ebenso klein gewesen sei wie sie selbst. Und wenn sie ihnen beim Kommen oder Gehen mit der Hand übers Haar strich oder unters Kinn griff, dann duckten sie nieder wie erschreckte Kaninchen und ließen die Berührung mit eng an den Körper gepressten Armen und halbgeschlossenen Augen über sich ergehen. Diese alte Frau, von der sie den Vater auch daheim manches Mal reden hörten, hatte etwas unheimlich Beziehungsreiches für sie. Sie sahen in ihr eine Art altes Hausgespenst, das ihnen im Allgemeinen wohl freundlich gesinnt war, von dem man aber doch nie recht wissen konnte, ob es nicht eines Tages mit geisterhafter Tücke auf sie losstürzen und ihnen irgendein Leid antun würde. So bedeuteten die monatlichen Besuche bei den Großeltern für sie stets eine Reihe von Bangnissen und Qualen, die immer schon auf die letzten Tage der vorhergehenden Woche dunkle Schatten warfen, und waren sie einmal vorbei, noch eine Zeit lang nachwirkten, wie eine Krankheit oder eine Gefahr. Später, als sie erwachsen waren und das Verhältnis zu ihren Großeltern und zu der Bewohnerin der herrschaftlichen Villa besser zu verstehen begannen, verlor sich zwar ihre kindisch sinnlose Furcht, aber eine gewisse dumpfe Beklemmung, die sie beim Betreten aller anderen Räume als ihrer elterlichen Wohnung empfanden, blieb bei den Besuchen im Gärtnerhause doch immer in ihnen zurück. Als die beiden Töchter, zwischen denen Altersunterschied von etwa 2 Jahren bestand, im Laufe der Zeit der Schule entwuchsen, dachten der Inspektor und seine Frau nicht einen Augenblick lang an die Möglichkeit, sie nach irgendeiner Richtung oder etwa im Hinblick auf einen später einmal vielleicht notwendig werdenden Broterwerb weiter ausbilden zu lassen. Und nun wurden die Mädchen, nachdem sie auch des täglichen Schulbesuchs enthoben waren, vollständig von dem sie umgebenden Hauswesen erfasst und förmlich umsponnen. Die Mutter hatte sie schon von ihrem 6. oder 7. Lebensjahre an zu mancherlei kleinen, halb spielerischen Handreichungen und Hilfeleistungen in der Hauswirtschaft angehalten, und die Kinder hatten diese leichten Pflichten, bei deren Erfüllung sie sich unendlich wichtig vorkamen, mit Freude und Eifer übernommen. Nun aber begann Frau Ortlieb, zwar nicht unvermittelt und ohne Übergang, aber doch mit mehr Ernst und Strenge die Mädchen in das einzuführen, worin von jetzt an ihr ganzes Leben ebenso wie das der Mutter bestehen sollte, und versuchte ihnen die erschöpfende, ausfüllende Bedeutung ihres Tuns verständlich zu machen und einzuprägen. Sie mussten am Morgen beim Aufräumen und Reinigen der Wohnung behilflich sein, wobei sie in den ersten Jahren die gröberen, schwereren Arbeiten selbst besorgte, während sie den Töchtern die leichteren, ihren noch unentwickelten Kräften entsprechenden zuwies und vor allem solche, bei denen sie einen Erfolg deutlich und gewissermaßen unter ihren Händen entstehen sahen. Auf diese Weise impfte sie ihnen einen beinahe krankhaften Widerwillen gegen alles Schmutzige, Blinde ein und eine auch noch im späteren Alter rein kindliche Freude an allem blinkend Sauberen. An spiegelnden, fleckenlosen Glasscheiben, an funkelnden Türklinken und Metallgeräten, an blank gewichsten Fußböden und rein gewischten Tischplatten und Möbelstücken. Seht nur, der arme Spiegelkinder! Er ist blind, er kann die Augen nicht aufmachen. Helft ihm, damit er sehen kann. Und die beiden scheuerten die Scheibe nach Leibeskräften, bis kein Hauch, kein Flecken mehr drauf zu sehen war. Seht ihr, wie er jetzt blank ist und euch zublinzelt und wie er euch anlacht. Die Kinder blickten hinein und wie sie ihre eigenen Gesichter hell und rein so vor sich auftauchen sahen, dann nickten sie sich selbst zu und öffneten den Mund zu einem lustigen Lachen. Und jetzt die Türklinke, Kinder. Schaut nur, wie schmutzig und fleckig sie ist. Ihr müsst nämlich wissen, dass das gar keine richtige Türklinke ist. In der Tür sitzt ein verzaubertes Kind und steckt die Hand heraus und kann sich die Hand nicht waschen, weil es eben verzaubert ist. Und wenn ihr ihm nicht helft und es wascht, dann zieht es die Hand zurück und ihr könnt die Tür nicht mehr aufmachen. Und obwohl die Kinder wussten, dass die Mutter nur scherzte, gefiel es ihnen doch sehr gut, dass die Türklinke eine schmutzige Hand sein sollte, und sie rieben und putzten sie, bis das Messing so blank und glänzend wurde wie der Spiegel und sie ihre Gesichter in sonderbaren Verzerrungen darin sehen konnten. zu einer möglichst gewissenhaften Reinigung aller Kleidungsstücke und Stoffgegenstände suchte die Frau die Mädchen vor allem mit der Androhung verschiedener Krankheiten anzutreiben, die durch den haften gebliebenen Schmutz auf den menschlichen Körper übertragen werden konnten, wenn sie nicht rechtzeitig und aufs Gründlichste daraus entfernt wurden. »Das ist das Fieber und der garstige Husten«, sagte sie beim Aufsteigen der Staubwolken. »Die sitzen in den Stoffen drin, und wenn ihr sie mit euren Brackern nicht totschlagt und herausjagt, dann kommen sie in der Nacht über euch.« Auf diese Weise, die ihrem trockenen, nüchternen Wesen sonst eigentlich ganz fremd war und diese nur im Augenblick aus ihrem Muttergefühl heraus erfand, erreichte sie es tatsächlich, dass die Kinder unermüdlich mit Putzsalben, Scheuerlappen und Bürsten herumwirtschafteten, um an den einzelnen Einrichtungsgegenständen einen besonders schönen Glanz hervorzubringen, dass sie jeden Rock, jeden Teppich und Vorhang 10-mal umwendeten, bevor sie sich zufrieden gaben und ihre Klopfstäbchen aus der Hand legten. In den späteren Morgenstunden nahm sie die Töchter bei ihren Einkaufsgängen in alle Läden und auf den Markt mit, lehrte sie den Unterschied zwischen guter und schlechter, zwischen teurer und billiger Ware kennen und weihte sie in die vielen kleinen Listen und Schlauheiten ein, durch die man sich auf harmlose Weise gegen die Geschäftsleute in Vorteil setzen konnte. Am Vormittage mussten sie dann bei der Zubereitung der Mahlzeit in der Küche behilflich sein. Auch hier begann ihre Tätigkeit zunächst mit kindlichem Spiel, indem die Mutter sie anfangs kleinere Näschereien für sich selbst oder ihre Puppenstube anfertigen ließ, bevor sie allmählich und ohne es zurecht zu merken, zur wirklichen, ernsten Tätigkeit hinübergeleitet wurden, die ihnen aber jetzt, da sie sie verstanden, nicht weniger Freude gewährte als früher die tändellosen Tortenbäckereien in ihrem kleinen winzigen Küchengeschirr. Die Nachmittagsstunden mussten jeden Tag zur Erledigung der Näharbeiten verwendet werden, deren es immer eine große Menge gab, da mit Ausnahme der Anzüge des Inspektors alle Kleidungs- und Wäschestücke der Familie zu Hause verfertigt und instand gehalten wurden. Und so, wie sie im Spiele das Aufräumen der Wohnung und die Besorgung der Küchenwirtschaft erlernt hatten, so lernten sie auch schon in frühester Jugend und mit noch winzigen Fingern beim Nähen von Puppenkleidern, die sie die Mutter aus allerhand unbrauchbaren Stoffresten herstellen ließ, mit Nadel und Schere umzugehen. Die Puppenkleider aber verwandelten sich allmählich in größere Kleidungsstücke für sie selbst, und wenn ab und zu einmal, was aber nur geschah, als sie noch recht klein waren, die Arbeitslust erlahmen wollte, dann rief die Mutter die Eitelkeit der jungen Diener zu Hilfe und schob ihnen da ein Stückchen bunte Seide, dort ein Restchen gehäkelter Spitze als Aufputz zu, bis die Finger wieder eifrig hin und her fuhren, um das begehrte Prunkstück so schnell wie möglich fertigzustellen und gebrauchsfähig zu machen. Zuletzt halfen sie auch bei allen anderen Arbeiten mit, die nichts so Verlockendes und Bestechendes für sie hatten. Beim Ausbessern und Nähen der Wäsche und beim Zurechtschneiden der Anzüge ihres Bruders, die vor Ort blieb, mit viel Geschick aus den abgetragenen Kleidern ihres Mannes herzustellen wusste. Und weil sie alle diese Dinge im Spiel in sich aufgenommen und niemals Gelegenheit gehabt hatten, den Genuss wahrhafter Kinderfreuden und Belustigungen kennenzulernen, erschien ihnen das Aufräumen, das Kochen und das Nähen, auch jetzt, da aus dem Spiele ernst geworden war, nicht als lästige, einförmige Arbeit, sondern als eine frohe und geschäftig heitere Betätigung ihres Lebens. Es gab nichts anderes für sie auf der Welt, und sie wünschten sich nichts Besseres. Vielleicht bloß aus dem Grunde, weil sie ihr Dasein niemals an einer jener Dinge vorbeiführte, die das Leben in seinem ganzen Reichtum, in der ganzen Fülle seiner Möglichkeiten erkennen lassen, vielleicht aber auch, weil sie gar nicht dazu geboren waren, ein schöneres Los zu erfassen und zu erfüllen. Sie standen auf dem Stückchen Grund und Boden, das schon die Mutter für sich und für ihr Werk abgegrenzt hatte, und der Wunsch, die unsichtbare Mauer, die rings um sie aufgewachsen war, zu überblicken oder eine Tür ins Freie zu finden, blieb ihnen fremd. viel schwerer wäre es der Mutter gewesen, den Sohn in den engen Grenzen ihres Wesens zurückzuhalten, denn ihn vermochte sie nicht mit den gleichen Spielen zu umhegen, die allmählich zu einem feinen, grauen und unzerreißbaren Netz wurden, aus dem es keinen drinnen gab. Aber in dem kleinen Walter Ortlieb selbst regte sich noch nichts, was ihn nach einer anderen Richtung hätte treiben oder seine häusliche Umgebung als dumpf und drückend empfinden lassen können. Und bei seiner weichen, fast mädchenhaften Veranlagung erschien dies recht wohlverständlich. Zudem war er durch eine angeborene Verkrüppelung des linken Fußes in der Entwicklung seiner körperlichen Freiheit einigermaßen behindert und fühlte sich immer froh und beglückt, wenn er aus der Schule, wo er mit den anderen Knaben beisammen war, wieder nach Hause kam und zwischen der Mutter und den Schwestern sitzen durfte. Er spielte viel lieber mit den Puppen der beiden Mädchen als mit seinen Bausteinen und den kleinen Zinnsoldaten, die ihm die Großeltern zu Weihnachten geschenkt hatten, und in späterer Zeit, als die Schwestern schon der Schule entwachsen waren, fand er an freien Tagen die höchste Freude daran, beim Aufräumen oder beim Kochen behilflich zu sein. Selbst mit Nadel und Schere lernte er umzugehen, und es gab manches zierlich gearbeitete, flitterbesetzte Puppenkleidchen, das seine Hände während der nachmittäglichen Nähstunden verfertigt hatten. Nur ein einziger leiser Ton war in ihm aufgeklungen, der nicht aus der Umgebung kam, die ihn umdrängte, und der wohl aus einem fernen, längst vergessenen Grabe aufgeflogen sein mochte, an das Licht einer neuen Seele. Ein echter klingender Ton, über den er sich selbst vielleicht ein wenig verwunderte und der doch nicht verstummen wollte, obwohl keine Hand an die Saiten schlug, von denen er emporzitterte. Noch da er ein sehr kleines Kind gewesen war, konnten seine Eltern bemerken, dass er sich stets ernsthaft lauschend in der Nähe des Fensters hielt, wenn unten im Hofe ein Leierkasten oder Bettelmusikanten auf stöhnender Ziehharmonika oder kreischender Fiedel ihre Weisen spielten. Und mit Staunen und einem uneingestandenen Gefühl der Befriedigung erkannten sie, dass das Kind die meisten Melodien richtig in sich aufnahm und tagsüber, wenn es sich unbeobachtet glaubte, Ton für Ton vor sich hin summte. Der Inspektor Ortlieb hatte zwar selbst niemals musikalische Regungen verspürt oder etwa gar ein Instrument gespielt, und auch seiner Frau war alle Musik immer gleichgültig gewesen, jetzt aber hielt er es mit der restlosen Erfüllung seiner väterlichen Pflichten nicht für vereinbar, die offenkundige Begabung seines Sohnes unbeachtet vergehen zu lassen. Darum wandte er sich, als der kleine Walter etwas älter geworden war und nachdem er sorgfältige Erkundungen eingezogen hatte, an einen in der Nähe wohnenden pensionierten Volksschullehrer, der eine Anzahl von Söhnen aus einfachen Familien Musikunterricht erteilte, und bat ihn, auch seinen Sohn zu prüfen und, falls er es für empfehlenswert halte, zur weiteren Ausbildung zu übernehmen. Der Alte stellte mit dem völlig ratlosen und verlegenen Buben ein paar flüchtige, lächerliche Versuche an und erklärte dann, was er auf jeden Fall getan hätte, dass sich die Anwendung des Lehrgeldes gewiss verlohnen dürfte. Und nun musste der Kleine noch einmal alles grausen, das er beim Betreten eines fremden Hauses und im Verkehr mit einem fremden Menschen empfand, über sich ergehen lassen. Aber sobald er die ersten reinen Töne auf seiner Geige hervorbringen lernte, löste sich sein Unbehagen unmerklich auf, und er empfand die 3 Wochentage, an denen er in die Musikstunde humpelte, bei weitem nicht so quälend und ängstigend wie den einen Monatstag, an dem er mit den Eltern und den Schwestern in die Gärtnerwohnung zu Besuch fuhr. Sonst aber vermochte dieser neue und für die ihn umgebenden Verhältnisse ganz ungewöhnliche Klang in seinem Leben nicht befreiend oder etwa gar bestimmend einzuwirken. Das Gefühl wirklicher Ruhe und Geborgenheit fand er nach wie vor nur daheim in seinem beschränkten Kreise, und selbst die Töne seiner Geige gefielen ihm hier am besten, mochte ihr Atem auch gleichsam gepresst gehen und ein verhüllender Schleier über den Glanz ihres leuchtenden Singens gebreitet liegen. Sehr seltsam erschien es, dass diese Menschen, die so ausschließlich füreinander lebten und in der Welt nichts anderes kannten als ihre engen, eigensten Verhältnisse, doch niemals eine Äußerung herzlicher Liebe oder warmer Zärtlichkeit fähig waren. Auch solange die Kinder noch im jugendlichsten Alter standen, geschah es nie, dass die Eltern sie streichelten oder in irgendeiner Weise liebkosten. Sie hätten sich, wenn es von ihnen gefordert worden wäre, zu jeder Zeit das Herz aus der Brust geschnitten. Sie hätten, ohne es als ein Opfer zu betrachten, gehungert, nur um den Kleinen die nötige Nahrung zu verschaffen. Aber sie waren niemals imstande, eines von ihnen zu sich auf den Schoß zu nehmen, ihm heimliche Schmeichelworte zu geben oder es zu küssen. So hatten die Kinder diesen süßesten und weichesten Ausdruck gegenseitiger Zuneigung nie kennengelernt und auch die Sehnsucht danach war nicht in ihnen erwacht. Die einzige Berührung, die zwischen ihnen und den Eltern stattfand, geschah am Morgen und am Abend vor dem Zubettgehen, wenn sie der Mutter und dem Vater die Hand reichten und dabei mit den Lippen flüchtig und wie im Vorübergleiten ihre Wangen streiften. Untereinander selbst aber wechselten sie nicht einmal bei den alltäglichen Begrüßungen einen Händedruck und sogar die verschiedenen Spiele, an denen sie sich zeitweise vergnügten, waren halb unbewusst so gewählt, dass es zu keinerlei körperlicher Berührung zwischen ihnen kam. Auf diese Weise lag in ihrem Wesen trotz aller gegenseitiger Anhänglichkeit aneinander immer etwas Kaltes und Zurückhaltendes. Und ein Fremder, der die Verhältnisse nicht näher kannte, hätte leicht glauben können, hier seien Menschen durch einen bösen, äußeren Zwang zusammengekettet und müssten nun gleichgültig oder wohl gar in stummer Feindseligkeit nebeneinander herleben. Und doch war es vielleicht gerade diese Zurückhaltung, dieses Fehlen sichtbarer und befreiender Zeichen ihrer Gefühle, das sie dahin brachte, sich immer dichter und ängstlicher von allem abzuschließen, was nicht mit ihnen und ihrer nächsten Umgebung im Zusammenhang stand und bloß in den Alltagsbeziehungen zueinander die Erfüllung ihres Lebens zu sehen. Alles, was draußen der Welt geschah und wovon ihnen bei dem völligen Mangel an Geselligkeit und Verkehr die Zeitung allein Kunde brachte, glitt an ihnen vorbei wie ein unendlich fernes, unwirkliches Geschehen. Mochte es noch so gewaltig und bewegend sein, und wenn sie überhaupt einige Worte dafür fanden, dann sprachen sie davon ohne lebendigen Anteil und wie von etwas, das sich vor vielen hundert Jahren ereignet hatte und für ihre heutige Gegenwart ohne Bedeutung, ohne Beziehung war. Nur zu den kleinen und kleinlichen Dingen, die sich vor ihrem Gehör und ihrem Gesicht in ihrer nächsten Nachbarschaft abspielten, suchten sie sich nach ihrer Weise und um ihrer selbst willen in ein Verhältnis zu setzen. Das Haus, das sie bewohnten, war noch ein älteres, vormärzliches Bauwerk, und die zusammenhängenden Lauben, die an der Hofseite entlang der einzelnen Stockwerke hinliefen, die langen Gänge im Inneren des Gebäudes, in die die Einzelwohnungen mündeten, und der Umstand, dass nicht in jeder Küche eine Wasserleitung vorhanden war, sondern dass immer mehrere Parteien je eine Wasserstelle auf dem Flur zur Benutzung diente, gab allen Einwohnern wenigstens nach außen hin etwas Zusammengehöriges, Gemeinsames. Der eine wusste vom anderen, auch wenn er sich nicht weiter darum bemühte, eine ganze Menge von Dingen, in die er sonst keinen Einblick erhalten hätte. Noch viel mehr aber konnte er erfahren, wenn er darauf ausging, herumzuhorchen und zu spähen. Und so abgeschlossen und so ganz auf sich allein angewiesen, die Familie Ortlieb auch lebte, sie hatte doch sehr scharfe Augen und Ohren und vor allem auch sehr scharfe Zungen für das, was sich unter den übrigen Hausbewohnern ereignete. Nichts Frohes und nichts Trauriges, ja nicht einmal das Alltägliche und Selbstverständliche, konnte geschehen, ohne dass es von ihnen bemerkt, nach allen Seiten gedreht und gewendet und Stunden, ja tagelang besprochen wurde. Hatte die Nachbarin zur Linken ein ganz besonders schönes Stück Braten oder Geflügel nach Hause gebracht und verbreitete sich zur vormittägigen Küchenzeit der Duft davon im Gang vor den Türen der anderen, dann wurde sie als schlechte Hausfrau oder Verschwenderin ausgeschrien, der man ein trauriges Ende voraussagte, wenn man sich nicht etwa gar in allerlei gehässigen Vermutungen erging, woher sie wohl bei den geringen Einkünften ihres Mannes das Geld für eine so teure Speise genommen habe. Hatte die Nachbarin zu Rechten aber erklärt, sie bringe aus Ersparungsrücksichten 3 oder 4-mal während der Woche kein Fleisch auf den Tisch, Dann nannte man sie einen Filz und einen Geizkragen, der den Mann und die armen, bedauernswerten Kinder hungern lasse und dabei das Geld zu irgendwelchen geheimen, verwerflichen Zwecken aufspare. Kamen die Frau oder die Tochter von der Partei im oberen Stock einmal in neuem Kleid oder Hut über die Treppe herunter, so schalt man sie gefallsüchtig und liederlich, verstrich aber einmal im Jahr, ohne dass die Frauen vom drüberen Gange sich im Besitze irgendwelcher neuen Kleidungsstücke ausgewiesen hätten, wurden sie als nachlässig und zerlumpt verschrien. Bei bedeutungsvolleren Ereignissen steigerte sich begreiflicherweise das Ausmaß der Erörterungen, denen sie im Kreise der ortliebsten Familie unterzogen wurden. Stellte sich bei irgendeiner der jüngeren Parteien ein neues Familienmitglied ein, dann blieb den Eltern kein Vorwurf erspart, dass sie trotz ihrer eigenen offenbaren Bedürftigkeit noch einen anderen Menschen ins Leben gesetzt und einem höchst ungewissen, jedenfalls jämmerlichen Schicksal preisgegeben hätten. Fand seine Hochzeit im Hause statt, so wurden Braut und Bräutigam, je nachdem, welcher der beiden Teile vor der Verheiratung im Hause gelebt hatte, einer erbarmungslosen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Heiratete das Mädchen aus dem Hause, dann hieß es, sie habe ihren beklagenswerten zukünftigen Gatten durch die schamlosesten und unweiblichsten Kniffe überlistet und für sich gewonnen. Brachte den Mann sie junge Frau ins Haus, dann war er ein Lump und Tagdieb, der das ahnungslose, arme Geschöpf ins Unglück stürzen und seiner Ehe ein baldiges, schreckliches Ende bereiten würde. Und klapperte einmal der Tod über den mit Steinfliesen belegten Gang eines Stockwerkes, dann wurde das Leben des Verstorbenen, soweit man es kannte oder auch nicht kannte, schonungslos und unter der ständigen Versicherung, einem Toten solle man nichts Böses nachsagen, begrittelt und bemäkelt, und zuletzt noch sein Begräbnis, die Aufbahrung, die Anzahl der Kränze und der Leidtragenden, je nach der Schlichtheit oder dem Gepränge, mit allerhand hämischen Bemerkungen über Hoffart und Schäbigkeit bis übers Grab hinaus begleitet. Alles, was zwischen dem Geborenwerden und Sterben eines Menschen nur geschehen konnte, unterlag hinter den dichten, hoch aufgebauten vier Wänden der ortliebschen Familie den genauesten und grausamsten Betrachtungen, die zuletzt jedes Mal auf die immer und immer wiederkehrende Erkenntnis hinausliefen, dass es einzig in ihrem Kreise ein gutes, ehrliches Leben gab, dass nur zwischen ihnen alles so geschah, wie es geschehen sollte. Dabei war es beinahe unheimlich, mit welcher Begierde die Kinder, und zwar vor allem die beiden Mädchen, schon in frühester Jugend die Klatschereien der Mutter in sich aufnahmen und sich daran beteiligten. Und auch der Inspektor selbst, obwohl er es mit seiner Manneswürde nicht für vereinbar hielt, an allerlei Gesprächen teilzunehmen, wenn sie in seiner Gegenwart geführt wurden, hörte mit allen Merkmalen schweigenden Behagens und Wohlgefallens zu, und unterließ es nie, an besonders bemerkenswerten Stellen durch ein ausdrückliches Nicken ein Zeichen seiner Zustimmung zu geben. So spann sich das Leben der Familie von Jahr zu Jahr in der gleichen Weise fort. Die Kinder wuchsen heran, der Inspektor und seine Frau wurden allmählich ältere, grauhaarige Menschen, aber keines von ihnen fühlte jemals das Verlangen nach einem Wechsel oder dachte auch nur an die Möglichkeit, dass in ihrem Dasein irgendetwas einmal einen anderen Gang nehmen könnte als bisher. Und doch wurden sie eines Tages ganz unerwartet von einer tief einschneidenden Veränderung betroffen, der sie wehrlos und ohnmächtig gegenüberstanden. Denn so, wie es dem Anton Ortlieb, was seine äußere Lebensstellung anlangte, nicht bestimmt gewesen war, über ein ihm wohlbewusstes Mittelmaß hinauszugelangen, so sollte auch seinem körperlichen Leben eine nur ganz allgemeine, mittelmäßige Grenze zubemessen sein. Wenige Tage nach seinem 55. Geburtstage kehrte er zu einer höchst ungewöhnlichen Stunde aus dem Amte heim und sprach seiner Frau gegenüber den Wunsch aus, sich niederzulegen, da ihm in der Kanzlei sehr unwohl geworden sei und er sich bis zum gegenwärtigen Augenblicke nicht recht erholt habe. Während die Frau mit Hilfe der Töchter und aufs tiefste bestürzt ins Schlafzimmer die nötigen Vorkehrungen traf, schlug ihr von einer Ohnmacht befallen, der Länge nach und mit dumpfem Aufprall zu Boden. Nun brachten ihn die ältere Tochter und die Frau ohne Wehklagen und mit starrblickenden Entsetzen zu Bett. Die jüngere Tochter aber wurde nach einem alten, ein wenig sonderbaren Arzt geschickt, der in der Nähe wohnte und der Familie schon bei mancherlei leichteren Krankheitsfällen beigestanden hatte. Als sie zurückkam, war der Vater wieder zum Bewusstsein erwacht und lag blass und ziemlich teilnahmlos in den Kissen. Der Doktor untersuchte ihn sehr umständlich und genau, beantwortete die stumme Frage der Frau in ebenso stummer Weise, erklärte, der Kranke brauche zunächst nichts weiter als vollständige Ruhe, könne aber, wenn er danach verlange, etwas stärkende Nahrung gereicht bekommen und entfernte sich schließlich mit der Versicherung, morgen wieder nachsehen zu wollen. Als die Zeit des Abendbrots herangerückt war, wies der Inspektor die angebotenen Speisen zurück und bat, man möge ihn allein lassen, da er bald einzuschlafen hoffe. An diesem Abend nun saß die Familie zum ersten Mal, seit ihr Zusammenleben begonnen hatte, ohne den Vater im Wohnzimmer, und das Gefühl seiner Abwesenheit beunruhigte sie viel mehr als der Gedanke, dass er erkrankt im Nebenraume lag. Ihr wohlbekanntes und gewohntes Heim mit seinen Möbeln und der Hängelampe über dem Tisch erschienen plötzlich so fremd und drohend, dass sie kaum einen Bissen von ihrer Mahlzeit hinunterwürgen konnten und viel früher als sonst zu Bette gingen, nicht um zu schlafen, sondern nur um so bald wie möglich das Licht zu löschen und dem unheimlich veränderten Anblick ihrer Umgebung zu entgehen. Kurz nach Mitternacht erlitt der Inspektor einen grauenvollen, von furchtbaren Röcheln begleiteten Erstickungsanfall. Er holte sich aber wieder und verbrachte den Rest der Nacht und die Hälfte des darauffolgenden Tages ruhig und ohne Leiden. Zu Mittag nahm er sogar etwas Nahrung und ein Glas guten, kräftigen Weines zu sich, der stets für irgendwelche unvorhergesehene Fälle bereitgehalten wurde. Ob ihn nach eingenommenem Mahl ein zweiter Erstickungsfall überkam oder was sich sonst mit ihm ereignet haben mochte, wusste niemand, denn der junge Walter war in die Geigenstunde gegangen und die Frauen wirtschafteten beim Reinigen und Aufräumen des Geschirrs geräuschvoll in der Küche herum. Als sie nach einiger Zeit das Zimmer betraten, um nach seinem Befinden zu sehen, lag er jedenfalls ganz friedlich auf dem Rücken, hielt die Augen geschlossen und atmete in sehr regelmäßigen, nur ein wenig stoßweisen und rasselnden Zügen. Sie glaubte, dass es ein leises Schnarchen sei, und kehrte mit einem Seufzer der Erleichterung zu den Mädchen zurück. »Jetzt schläft er ganz fest«, sagte sie. »Und geschmeckt hat es ihm ja eigentlich auch schon. Vielleicht ist er wieder gesund, wenn er aufwacht.« Eine Weile später erschien der alte Arzt und sie führte ihn mit der Ankündigung der scheinbaren Besserung in das Schlafzimmer. Der Kranke lag noch immer ebenso ruhig und gleichmäßig, nur ein wenig geräuschvoll atmend da. »Er schläft«, meinte die Frau. Der Doktor betrachtete ihn eine Zeit lang ernst und schweigend und befühlte dann die Hände, die der Inspektor gleichsam in redlicher und gewissenhafter Erfüllung einer letzten irdischen Pflicht auf der Bettdecke über der Brust gefaltet hatte. »Ja, allerdings, er schläft.« Darauf entfernte er sich einige Schritte vom Bett und sie folgte ihm unwillkürlich nach. »Liebe Frau Inspektor, ich halte es für meine Pflicht.« Sie unterbrach ihn mit einer hastigen Armbewegung. »Um Gottes Willen, Herr Doktor, es wird ihm doch nichts Ernstes fehlen.« »Fehlen? Nun, das glaube ich allerdings selbst nicht. Sein Körper hat nur, wenn ich mich so ausdrücken darf, das geleistet, was ihm in diesem Leben zu leisten möglich war. Er hat seine Pflichten erfüllt. Und darüber hinaus geht es eben nicht.« Sie warf einen entsetzenden Blick nach dem Bett. »Aber mein Gott!« Er legte die Hand auf den Arm. »Sie können beruhigt sein. Er hört uns nicht mehr. Und er wird aus diesem Schlafe auch kaum mehr erwachen.« In diesem Augenblick hob der Inspektor Ortlieb den Kopf, öffnete die Augen, als ob er sich noch ein letztes Mal davon überzeugen wolle, ob alles in Ordnung und vorbereitet sei, und sank mit einem leisen Aufseufzen wieder in die Kissen zurück. Der Arzt trat rasch ihn heran, drückte ihm mit dem Mittelfinger der rechten Hand die Lider über dem brechenden Auge und erklärte der völlig ratlosen und ohne Verständnis dastehenden Frau, dass ihr Gatte soeben eines vollständig natürlichen und gewissermaßen gesetzlichen Todes gestorben sei. Das plötzliche und unerwartete Hinscheiden Ortliebs hatte nicht nur seine Frau und seine Kinder vollkommen um ihre Fassung gebracht und aus dem gewohnten Gange ihres alltäglichen Lebens hinausgestoßen, sondern auch die beiden alten Gärtnersleute so schwer getroffen, dass sie sich nicht dazu entschließen konnten, in die Stadt zu fahren, um wenigstens den Leichnam des Sohnes noch einmal zu sehen und an seiner Beerdigung teilzunehmen. Ihr Schmerz kam nur in einem Kranze zum Ausdruck, den sie im Auftrag ihrer greisen Herrin aus Treibhausblüten wahllos und mit zitternden Händen gewunden hatten und den ein junger Bursche, er war ihnen im Laufe der letzten Jahre infolge ihres hohen Alters zur Aushilfe beigestellt worden, an der Bahre des Verstorbenen niederlegte. Da der kleine Walter bei dem Tode des Vaters erst 12 Jahre zählte, wären die Frauen auf sich alleine angewiesen geblieben, hätte nicht der alte Arzt, der keine nennenswerte Tätigkeit mehr ausübte und froh war, irgendeinen Zeitvertreib zu finden, sich ihrer angenommen und alle Anordnungen und Bestimmungen für sie erledigt. So ging Anton Ortliebs Bestattung, der nur wenige seiner Amtskollegen nicht aus innerem Antrieb, sondern um einen gewissen Schein der Zusammengehörigkeit zu wahren, beiwohnten, vorüber, ohne seinen Angehörigen eigentlich recht zu Bewusstsein zu kommen, und beinahe ebenso rasch wie sein Sterben. An einem späten Nachmittag, als sie vom Friedhof zurückkehrten, erwachten die Frauen gewissermaßen zu der Erkenntnis, dass nun ein neuer Teil ihres Lebens begonnen habe. Denn in diesem Augenblicken kam der furchtbare, atembeklemmende Wirbel, in den sie während der letzten Tage ohne jeden Willen und ohne das Gefühl einer eigenen Kraft hineingerissen worden waren, zum ersten Mal zum Stillstand und gönnte ihnen Zeit und Ruhe, über das Geschehene nachzudenken. Aber das Bewusstsein, dass der Mensch, um den sich ihr Dasein bisher aufgebaut hatte und von dem ihr ganzes Leben ausgegangen war, von nun an nie wieder in ihrer Mitte treten sollte, vermochte keinen Schmerz, keine Trauer in ihnen auszulösen, sondern nur ein hilfloses, stummes Entsetzen vor dem Fremden, Neuem, den sie sich nicht entziehen konnten und mit dem sie sich in irgendeiner Weise abfinden mussten. Nicht der Tod und das Hinscheiden des Vaters selbst erfüllten sie mit Verzweiflung und Jammer, sondern eine Reihe unvermeidlicher Veränderungen, die damit verbunden waren und die ihnen, wie ein roher, widerrechtlicher Eingriff in ihren einzigen, ängstlich gehüteten Besitz erschienen. Sie konnten es nicht begreifen, dass sie von jetzt an bei der Erledigung ihrer vormittäglichen Einkäufe und bei der Zubereitung der Mahlzeiten nur von ihren eigenen Erwägungen geleitet und nicht mehr jener letzten, bestimmenden Rücksicht unterworfen sein sollten, die sie bisher zu der vollen Entfaltung ihrer bescheidenen weiblichen Fähigkeiten antrieben und den eigentlichen Reiz ihrer Arbeit ausgemacht hatte. Ihre eigene Anspruchslosigkeit war in früheren Zeiten gewiss keine geringere gewesen als jetzt, aber in der Erinnerung wuchs die nur selten und in wenigen Worten geäußerte Anerkennung des Vaters für ihre Kochkunst und Häuslichkeit ins Ungeheuerliche und rief in ihnen die Empfindung wach, als hätten sie damals alles tatsächlich nur seinetwegen geleistet und als sei jetzt, da er nicht mehr mit ihnen lebte, alle Mühe und Arbeit sinnlos und überflüssig. Die gleichen Erwägungen vergelten ihnen auch die Freude an ihren nachmittäglichen Näh- und Flickarbeiten, denn obwohl schon zu Lebzeiten des Inspektors die Anfertigung und Instandhaltung ihrer eigenen Kleider und ihrer Wäsche den Hauptbestandteil bildete, war sie ihnen doch als etwas so Selbstverständliches erschienen, dass sie darin keine Leistung erblicken konnten. Erst die Herstellung des verhältnismäßig wenigen Weißzeuges für den Vater ließ sie über ihre Arbeit Freude und Genugtuung fühlen. Vollends irr und ratlos machte sie aber nun der Gedanke, dass eines Tages der Vorrat der väterlichen Anzüge zu Ende gehen sollte, aus denen sie die Kleider für den kleinen Walter zurechtgestückelt hatten und dass sie gezwungen sein würden, von jetzt an seine Gewänder beim Schneider zu bestellen. Und zwar war es durchaus nicht Kränkung über ihre Unfähigkeit, mit Männerkleidern Bescheid zu wissen, oder Sorge über die neu erwachsene Geldausgabe, die sie derart bedrückte, sondern lediglich die Empfindung, dass nicht alles in der gleichen Weise weitergehen konnte wie bisher. Und auf Schritt und Tritt und bei jedem Griff starrten ihnen solche oder ähnliche Veränderungen entgegen, die, mochten sie an und für sich auch noch so klein und lächerlich erscheinen, den unendlich eng begrenzten Kreis ihres Lebens doch mit sehr schmerzhaften, förmlich klaffenden Schnitten durchziehen. An dem ersten Sonntag nach dem Begräbnis des Inspektors fuhren sie alle zu den beiden alten Gärtnersleuten hinaus, die an einem sehr kläglichen Brief gebetet hatten, sie möchten sie ja recht bald besuchen und ihnen alle Einzelheiten über die Krankheit und die letzten Stunden ihres Sohnes erzählen. Als sie die Stube des kleinen Gartenhauses betraten, war auch die alte Dame aus der Villa anwesend, diesmal in Begleitung ihrer Tochter, mit der Inspektor Ortlieb als Knabe so oft gespielt hatte und die sich eben bei ihrer Mutter zu Besuch aufhielt. Auch sie wollten über den Hingang des einstigen Schützlings und Jugendgenossen noch einiges erfahren, den beiden Alten aber war es eine Linderung ihres Wehs, sich bei diesem schmerzlichen Anlass durch die Teilnahme ihrer Herrschaft geehrt zu sehen. Und nun, berichtete Frau Ortlieb, während die Kinder stumm und gleichgültig dasaßen, mit Ruhe und Sachlichkeit von den letzten Tagen und dem Sterben ihres Mannes. Sie erzählte, wie er niemals, seitdem sie ihn gekannt hatte, ernstlich krank gewesen sei, wie auch in der letzten Zeit keinerlei Beschwerden verspürt und noch wenige Stunden, bevor das Unwohlsein aus dem Amt nach Hause trieb, mit voller Esslust das Mittagsbrot verzehrt habe. Sie schilderte seine Ohnmacht und seinen nächtlichen Erstickungsanfall, der wie ein Zeichen der wiederkehrenden Gesundheit erschienen war, indessen in Wahrheit schon der Beginn seines friedlichen und scheinbar auch ganz schmerzlosen Endes gewesen sei. Die beiden alten Leute lauschten ihren Worten andächtig und ergriffen wie einer kirchlichen Predigt. Nur als sie von den letzten Zügen des Gatten zu sprechen begann, rollten ihnen Tränen über die Wangen, ohne dass dabei ein Klagelaut von ihren Lippen kam. Die Tochter ihrer Herrin, eine stattliche Frau und um einige Jahre jünger als die Inspektorin, nickte mit wehmütig verzogenem Gesicht und führte das Sacktuch an die Augen, bevor noch jemand mit Deutlichkeit hätte feststellen können, ob sie wirklich weinte oder nicht. Und nur die alte Dame selbst geriet in eine äußerst heftige, beinahe zitternde Erregung, die freilich mehr einer kindischen Angst um ihr eigenes Leben als der Trauer um den Verstorbenen entsprang. »Das ist ja doch wirklich schrecklich«, jammerte sie. »Er war ja noch ein ganz junger Mensch. Was soll denn da unser einer sagen mit seiner bald 80 Jahren?« »Euer Gnaden ist ja noch ganz gesund«, suchte sie der alte Ortlieb aus seinem Leid herauszutrösten. »Aber er war auch ganz gesund bis zum letzten Tag. Sie haben doch gehört, was seine Frau erzählt hat.« Und an die Witwe gewendet. »Was hat der Arzt gemeint? Was soll die Todesursache gewesen sein?« Frau Ortlieb dachte eine kleine Weile nach. »Er hat von einer Verkalkung der Blutgefäße gesprochen, glaube ich.« Mit einem fragenden Blick nach ihrer älteren Tochter. »Nicht wahr?« Das Mädchen nickte, ohne ein Wort zu sagen, und die alte Dame zuckte wie von einem Nadelstich getroffen zusammen. Mein Gott, diese Verkalkung, das ist etwas Entsetzliches. Dabei betastete sie mit den Fingern ihre Handgelenke und den Hals, als wollte sie sich überzeugen, ob dort nicht schon irgendwelche drohenden Anzeichen einer Verhärtung der Schlagadern zu bemerken seien. Und weil sie wahrscheinlich nichts Verdächtiges finden konnte, fuhr sie ganz zornig auf. Das ist doch wirklich eine Gemeinheit, dass es so etwas geben darf, so etwas Boshaftes, Tückisches. Man weiß nichts, man denkt an nichts und auf einmal fällt man um und ist tot. Der alte Ortlieb wollte sie wieder beruhigen. Dafür ist es aber auch ein sanftes Ende, euer Gnaden, und ganz schmerzlos. Ich danke Ihnen, mein Lieber, davon habe ich gar nichts. Tod bleibt tot, ob schmerzlos oder nicht. Und weil die Unruhe der Greisin sich immer mehr steigerte, erhob sich die Tochter und nötigte sie aufzustehen. Komm, Mama, du regst dich sonst zu sehr auf. Du hast jetzt gehört, wie alles geschehen ist. Und indem sie sich an Frau Wartlieb wandte? Die Mama hat sich seit dem Eintreffen der traurigen Nachricht eigentlich noch gar nicht beruhigt. Die Gärtnersfrau ergriff die Hand ihrer Herrin und küsste sie. Euer Gnaden sind wirklich zu gütig. Die alte Dame schien plötzlich selbst das Bedürfnis zu haben, aus dem Kreise der schwarz gekleideten Menschen so schnell wie möglich fortzukommen. Sie klopfte nur noch im Vorbeidrippeln den beiden Mädchen und dem kleinen Walter gewohnheitsmäßig auf die Schultern und die Arme und reichte der Frau Ortlieb die Hand. Nochmals mein herzliches Beileid, liebste Frau Inspektor. Und mögen Sie an Ihren Kindern Trost und Ersatz finden für den schmerzlichen Verlust. Ja, ja, die Kinder, wenn wir die nicht hätten. Dann nickte sie den beiden Alten noch einmal zu und verließ die Stube. Auch die Tochter reichte der Witwe die Hand zum Abschied. Sie können sich versichert sein, dass es mir sehr, sehr nahe gegangen ist. Der Verstorbene war ja mein Jugendgespiele. Als die beiden Frauen gegangen waren, weinten die alten Gärtnersleute noch eine Zeit lang, ohne recht zu wissen, ob aus Schmerz über den Tod des Sohnes oder ob aus Rührung über die gütige Herablassung ihrer Herrschaft. Frau Ortlieb selbst blieb auch jetzt ganz ruhig und ihre Augen behielten den unveränderten Ausdruck dumpfer, gleichgültiger Trauer bei, der seit dem letzten Atemzug des Inspektors nicht mehr daraus weichen wollte. Nur die drei Kinder fühlten wieder jene ängstliche Beklemmung auf sich lasten, die ihnen schon vor Jahren in ihrer frühesten Jugend die beiden Großeltern und diesen Raum so fremd und unheimlich gemacht hatte. Und sie konnten nicht recht verstehen, dass die Menschen, die über den Tod des Vaters so laut wehklagten und jammerten, in irgendeiner Weise zu ihnen gehörten. Endlich beruhigten sich die beiden Alten wieder, und wie das Gespräch nun allmählich neu aufzuleben begann, glitt es von der erledigten, traurigen Hauptsache auf die verschiedenen nebensächlichen Äußerlichkeiten über, die jenem Gefolge haben musste. Und da geschah es, dass die Gärtnersfrau plötzlich meinte, »Jetzt werdet ihr euch ja wohl auch nach einer anderen Wohnung umsehen.« Zunächst vermochte auf diese unerwarteten Worte, die mit allem früher Gesagten scheinbar gar nicht im Zusammenhang standen, keines von ihnen eine Antwort geben. Aber plötzlich gellte mitten in das qualvolle, bange Schweigen ein schriller, abwehrender Angstschrei hinein. »Nein!« Im Anfang wusste niemand, wer ihn ausgestoßen hatte. Dann sahen sie, dass Josephine, die ältere 19-jährige Tochter, mit weit aufgerissenen Augen und zuckenden Lippen dasaß, als ob sie im nächsten Augenblick aufspringen wollte, wie ein gereiztes Tier. Ihr mageres, kleines Gesicht war noch bleicher als sonst und ihre schmale, eingesunkene Brust wurde von hastigen, beinahe keuchenden Atemzügen ruckweise gehoben. Die Geschwister, die Mutter und auch die Großeltern starrten sie förmlich ungläubig und entsetzt an und warteten furchtsam, ob sie noch etwas sagen würde. Doch sie musste das eine Wort im ersten tiefen Erschrecken und vielleicht ganz ohne eigenen Willen ausgestoßen haben und schrumpfte jetzt unter den Blicken der anderen auf ihrem Sitze wieder in sich zusammen. Nur in ihren Augen blieb ein feindselig verschlossener Ausdruck zurück und um den Mund ein trotzig abweisender Zug. Und nun, sagte Frau Ortlieb sehr leise und als verstehe sie die Frage ihrer Schwiegermutter erst jetzt, »Warum sollten wir die Wohnung nicht behalten können?« Die alte Gärtnersfrau warf ihrer Enkelin einen scheuen Blick zu, bevor sie antwortete. »Ihr dürft ja doch nicht mehr mit Antons Gehalt rechnen. Und ob deine Pension dafür ausreichen wird?« Die Inspektorin ließ den Kopf sinken, denn daran hatte sie in ihrer dumpf ergebenen Fassungslosigkeit noch nicht gedacht. »Ja, ja, freilich. So viel werden wir jetzt wohl nicht mehr haben.« Ein wenig haben wir uns in den letzten Jahren allerdings erspart. Das werdet ihr doch nicht angreifen. Man muss doch auch an die Kinder denken. Und dann weiß man ja nie, ob man nicht irgendwann einmal etwas braucht. Man kann ja krank werden oder sonst was. Eine Zeit lang schwiegen sie alle. Josephines Lippen bewegten sich zwar ein wenig, als ob sie wieder etwas sagen wollte, aber sie blieb stumm und warf der Großmutter nur einen bösen Blick zu, und die jüngere Schwester und der kleine Walter saßen ganz ratlos und unglücklich da. Endlich raffte sich die Witwe auf und meinte schüchtern, »Wir werden ja jetzt dafür auch weniger brauchen.« Die Großmutter wiegte den Kopf. »Ja, ja, das ist schon richtig, aber ich weiß trotzdem nicht.« Und dann mit einem plötzlichen Einfall, »Ihr könntet ja vielleicht dieses eine Zimmer vermieten.« Diese Zumutung war selbst für die Duldsamkeit der mit allem Zufriedenen vor Ort lieb zu stark. Wir sollen einen feinden Menschen zu uns in die Wohnung nehmen. Mein Gott, Mutter, was fällt dir denn ein? Die alte Frau wollte den Gedanken, der ihr sehr gut und vernünftig erschien, nicht so schnell preisgeben. Ihr braucht doch nicht gleich den Erstbesten zu nehmen. Ihr könnt ja warten, bis ihr einen anständigen, verlässlichen Menschen gefunden habt. Jetzt stieß Josephine mit geschlossenen Lippen ein kurzes, verächtliches Lachen aus sich heraus. Und obwohl sie kein Wort sagte, fühlte die Inspektorin sich dadurch in ihrem Widerstand so bestärkt, dass sie eine entscheidende, abwehrende Handbewegung machte. »Nein, Mutter, das ist ganz ausgeschlossen. Da könnte ich mich schon eher damit abfinden, eine andere, billigere Wohnung zu nehmen.« Und nach einem kurzen Zögern, »Aber vielleicht wird es ja doch nicht richtig nötig sein.« Der alte Ortlieb, der schon ein wenig kindisch war, tippte seine Frau auf den Arm. »Lass sie nur, lass sie. Sie sollen machen, was sie wollen.« Und sie seufzte ganz leise auf. »Na ja, sie müssen schließlich selbst wissen, was sie tun können und was nicht.« Und wieder an die Schwiegertochter gewendet. »Eine Übersiedlung kostet übrigens auch viel Geld. Und dann werden einem noch eine Menge Sachen ruiniert.« Damit schien die Angelegenheit einstweilen erledigt und wurde im Verlaufe des weiteren Beisammenseins mit den beiden alten Leuten nicht mehr erwähnt. In ihrem Inneren waren Frau Ortlieb und die beiden Mädchen freilich mit dieser, zwar für sie ganz unerwartet aufgetauchten, jedoch, wie sie sich bei ruhiger Überlegung gestehen mussten, durchaus nicht unberechtigten Frage unausgesetzt beschäftigt. Während der abendlichen Heimfahrt saßen sie einander in der Straßenbahn schweigend und bekümmert gegenüber, und auch während des kurzen Weges, den sie noch vor der Haltestelle bis zum Hause zurückgelegt hatten, wurde kein Wort zwischen ihnen gewechselt, obwohl einer vom anderen genau wusste, mit welchen Gedanken er beschäftigt war. Müde und beinahe zögernd, als bringe sie jeder Schritt einer schweren, qualvollen Entscheidung näher, stiegen sie die Treppe hinauf, die heute besonders kärglich erleuchtet schien, und den Gruß einer ihnen verbeilenden Nachbarin erwiderten sie nur verschämt und kaum hörbar, als seien sie ungebetene Eindringlinge, die hier nichts mehr zu suchen hätten. Sobald sie aber im Wohnzimmer um den großen runden Tisch saßen, begannen zuerst Frau Ortlieb und Josephine und gleich darauf auch die 17-jährige Anna und der kleine Walter, anfangs nur leise, allmählich immer heftiger und bitterlicher zu weinen. Bei dem Tod ihres Gatten und Vaters, bei seiner Beerdigung und bei all den kläglichen Dingen, die damit Hand in Hand gingen, war nie auch nur der Schimmer einer Träne in ihren Augen aufgestiegen. Jetzt, da sie an die Möglichkeit dachten, dieses Heim verlassen zu müssen, in dem sie so lange zusammengelebt und in das sie sich eingewöhnt hatten wie in ein Stück ihres eigenen Körpers, jetzt schlugen diese armen, sonderbaren Menschen die Hände vors Gesicht und schluchzten, dass sich die Tropfen zwischen ihren Fingern durchdrängten. Und auch hier war es wieder Josephine, die das erste Wort fand, so wie vor einigen Stunden in der Stube der Großeltern. »Wir wollen nachrechnen, ob es wirklich sein muss, Mutter«, sagte sie plötzlich, und während sie sich langsam beruhigten, fingen sie an zu überlegen und zu beraten, wie viel sie von jetzt ab zur Verfügung haben würden und wie sie ihre Auslagen einteilen müssten. Der Witwengehalt der Mutter machte wohl eine recht bescheidene Summe aus. Daneben aber gab es noch ein Einlagebuch über das, was im Lauf der langen Jahre von dem Einkommen des Verstorbenen erspart worden war. »Das Geld selbst werden wir natürlich nicht herausnehmen«, sagte Sophie. »Da hat die Großmutter recht, weil man ja wirklich nie wissen kann, ob man nicht eines schönen Tages einen größeren Betrag braucht. Aber die Zinsen brauchen wir doch nicht jedes Jahr dazu zu schlagen.« Bei dem außerordentlich bescheidenen Leben der Familie waren die zurückgelegten Beträge zwar zu keinem Vermögen, immerhin aber zu einer Summe angewachsen, deren Ertrag ihnen unter den gegenwärtigen Verhältnissen sehr zustatten kommen konnte. Dann kam noch das kleine Vermögen in Betracht, von dessen Ertrag die Mutter der Frau Ortlieb gelebt hatte und das der Tochter nach dem Tode der alten Frau zugefallen war, ohne dass der Teer nur ein Heller der Zinsen angerührt worden wäre. Alles zusammengenommen machte allerdings noch nicht ganz so viel aus wie das Gehalt des verstorbenen Inspektors. Trotzdem aber regte sich bei ihren Betrachtungen schon eine leise, befreiende Hoffnung in ihnen, dass ihre Furcht und ihr Jammer überflüssig gewesen sein könnten. Und aus diesem Gefühle heraus stellten sie mit Behagen und mit förmlicher Freude fest, welche Auslagen ihnen andererseits von nun an durch den Tod des Vaters erspart blieben. Sie berechneten, wie viel monatlich für seine Zigarren und für das Bier ausgegeben worden war, dessen Genuss er bei aller Bescheidenheit am Abend niemals entbehren mochte. Sie holten die längst beglichenen Schneiderrechnungen herbei, um zu sehen, wie viel ungefähr jährlich für seine Anzüge in Anschlag zu bringen sei. Und die Hoffnung, in dem geliebten alten Heim verbleiben zu dürfen, begann sich in beglückende Gewissheit zu verwandeln. Zuletzt erklärte noch der kleine Walter, selbstständig und unaufgefordert, dass er von jetzt an keine Geigenstunden mehr zu nehmen brauche. Was sein alter Lehrer ihm aber beibringen können, das beherrsche er jetzt. Er habe den Unterricht schon längst nur mehr besucht, um zu seinem Spiel Klavierbegleitung zu finden. Und obwohl dieser Verzicht sich gar nicht mehr als nötig erwies, gewährte er ihnen doch noch eine letzte und tiefste Beruhigung, denn nun wussten sie es mit aller Bestimmtheit, dass sie bleiben durften, dass sie die furchtbarste Veränderung, die sie ein paar Stunden lang wie eine Zertrümmerung ihres ganzen künftigen Lebens bedroht hatte, nicht mehr leiden mussten. Zuerst weinten sie wieder alle zusammen, diesmal vor Glück und nur eine ganz kurze Zeit. Dann humpelte zunächst der kleine Walter mit seinem Klumpfuß durch alle Räume, als ob er aufs Neue von ihnen Besitz ergreifen wollte. Die beiden Schwestern und die Mutter folgten ihm nach, wie in einem feierlichen Umzuge, und wäre nicht die Erinnerung an den erst vor wenigen Tagen erfolgten Tod des Vaters und die Furcht vor dem Gerede der Hausleute gewesen, wer weiß, ob sie in ihrer letzten, in ihrer Herzensfreude nicht angefangen hätten zu lachen und zu singen. Als sie von ihrem Rundgang in die Wohnstube zurückkamen, wurde der Tisch gedeckt. Die Mädchen trugen die kalten Speisen auf, die schon mittags für den Abend bereitgestellt worden waren, und wohl zum ersten Mal, seit der Inspektor nicht mehr in ihrer Mitte saß, aßen sie mit wirklicher Lust und echtem Hunger, während sie sich dabei nach altgewohnter Weise beinahe erwartungsvoll vom nächsten Tage und den Arbeiten, die sie an ihm vornehmen wollten, unterhielten. Und bei diesem Gespräch, das ihnen wie eine Rückkehr in die verloren geglaubte Heimat erschien, wurden sie zuletzt von Neuem so vergnügt und ausgelassen, dass nur wieder die Furcht vor dem Gerede der Nachbarschaft sie davon abhielt, den kleinen Walter zu bitten, er möge seine Geige bringen und ihnen Stücklein zum Besten geben. Von diesem Tage an begann sich im Lebensgang der Ortliebschen Familie der Einfluss der kümmerlichen, mageren Josephine, anfangs ihr selbst und den anderen ganz unbewusst, mit der Zeit aber immer deutlicher und ausgesprochener fühlbar zu machen. Denn sie war schon im Haus der Großeltern als die erste, zwar nur mit einem Wort, aber doch scharf und leidenschaftlich gegen die Zumutung aufgetreten, das alte Heim zu verlassen. Und hatte auch daheim wieder zuerst vor allem die furchtbare, niederdrückende Verzweiflung von sich abgeschüttelt und mit langsamen, aber sicheren Schritten aus der drohenden Dunkelheit ins Licht hinausgefunden. Nun sahen die anderen in ihr die Retterin, und weil sie es ihr allein zu danken glaubten, wenn sie in den geliebten Räumen bleiben durften, entwickelte sich in ihnen allmählich und unbemerkt ein Gefühl des Verpflichtetseins und der Abhängigkeit. Und zuletzt geschah in allen Fällen immer nur das, was dieses schwächliche Geschöpf mit dem unentwickelten, beinahe zurückgebliebenen Kinderkörper und den großen, feindselig klugen Augen im alten Gesichtlein wollte, meist noch bevor es seinen Wunsch mit Worten geäußert hatte. Denn das Mädchen besaß eine geradezu geheimnisvolle Geschicklichkeit, alle Dinge so zu drehen und zu wenden, dass die Mutter und die Schwester gar nicht daran dachten, es könne irgendetwas auch auf eine andere Weise vor sich gehen und nach ihrem eigenen Willen zu handeln meinten, indessen sie doch nur Josephines unausgesprochenen Willen erfüllten. Gelang es ihr aber einmal nicht auf diese versteckte Weise, das durchzusetzen, was sie gerade wünschte, dann scheute sie sich durchaus nicht, ihre Meinung ganz unumwunden und gewissermaßen in befehlendem Tone herauszusagen. Und die beiden anderen fügten sich hier zuletzt immer aus einem Gefühl eigenen Unvermögens, das seit jenen Tagen nach dem Tode des Inspektors niemals mehr ganz aus ihnen weichen wollte. Und das war sehr seltsam, da eigentlich Anna, die jüngere der beiden Töchter, obgleich man auch sie nicht hübsch nennen konnte, doch weit eher dazu bestimmt schien, zu beherrschen und Einfluss auszuüben, weil sie die große, kräftige Gestalt des Vaters geerbt hatte und die beiden anderen Frauen um Kopfeslänge überragte. Allein sie war trotzdem von Kindheit an in allen Dingen, die ihren engen, häuslichen Kreis betrafen, zunächst der Mutter und später der älteren Schwester unterworfen und zeigte nur bei den Berührungen mit ihrer entfernten Umgebung, zu denen sie die Befriedigung der täglichen Lebensbedürfnisse nötigte, ein selbstständiges und sicheres Auftreten. Dieses Vorrecht wurde ihr von der Mutter, die langsam zu altern und bequemer zu werden begann, und auch von Josephine, die nur in den seltensten Fällen dazu bewogen werden konnte, die Wohnung zu verlassen, gern und ungeschmälert eingeräumt. Der jähe und erschütternde Gefühlsumschlag, der auf die Beseitigung eines halb eingebildeten, drohenden Unheils gefolgt war, gab nun den Frauen, nachdem sie einige Tage nach dem Tode Ortliebs in Unlust und trübseliger Untätigkeit vertrödelt hatten, zunächst die Freude an ihrem früheren Leben mit all seiner nichtigen Geschäftigkeit und seinem kindischen, wichtigtuenden Treiben zurück. Sie scheuerten und säuberten in den Morgenstunden die Wohnung, wieder Tag ein, Tag aus, bis in den letzten, verstecktesten Winkel und mit der äußersten Sorgfalt, als habe die Nacht und der vorherige Nachmittag auf rätselhafte Weise ungeheure Mengen von Staub und Unrat hineingebracht, und als könnten sie nur durch wütenden Fleiß verhindern, dass der Schmutz ins Ungemessene anwachse und schließlich nicht mehr zu bewältigen sei. Jedes einzelne Möbelstück wurde von unten bis oben in allen Fugen und Fächern abgestaubt und ausgewischt, an den Türklinken und Fensterriegeln, an den Spiegeln und Glasscheiben durfte niemals auch nur die Spur eines Hauches oder Fingerabdrucks zu sehen sein. Und wiederholt gerieten sie mit den anderen Bewohnern des Hauses in Streitigkeiten, da kein Tag verging, an dem sie nicht auf die einen Hof hinausführenden Laube irgendwelche Decken oder Teppiche unermüdlich und unter Ohren betäubenden Lärm ausklopften. Und da sie jetzt, seitdem sie allein waren, nicht mehr so sehr auf die Zubereitung der täglichen Mahlzeiten achten zu müssen glaubten, geschah es oft genug, dass sie erst in den Nachmittagsstunden ihr Mittagsbrot einnahmen und so spät zur Erledigung der mit erneuten Eifer aufgenommenen Näharbeiten kamen, dass ihnen der Tag zu kurz erschien, obwohl sie im Grunde genommen nichts Wirkliches getan und geleistet hatten. Trotzdem überfiel sie im Laufe der Zeit der Drang, diese Arbeit, für die sie einzig und allein lebten, noch zu erweitern und gewissermaßen schwieriger zu gestalten. Der wahre und wahrscheinlich der einzige Grund ihres Wunsches, nämlich die Leere und Inhaltslosigkeit ihres ganzen Treibens, kam ihnen kaum zu Bewusstsein. Gleichwohl fühlten sie das Bedürfnis, ihre Tätigkeit in irgendeiner Weise auszugestalten und ohne es zu wissen, in ihr ödes Dasein doch einige Abwechslung und den Schein von etwas Neuem hineinzubringen. So begnügten sie sich von jetzt an nicht mehr damit, ihre Wohnung an jedem Tage mit peinlichster Sorgfalt aufzuräumen und zu reinigen, sondern sie unternahmen es auch, alle Schäden, die in einem Haushalte bei der allergrößten Vorsicht und Schonung nicht zu vermeiden waren und zu deren Verbesserung man wohl oder übel noch immer Handwerker vom Fach herbeigerufen hatte, selbst und ohne jede fremde Hilfe zu beseitigen. Mochte ein Möbelstück die glatte Fläche beschädigt oder gar an der Kante ein Splitter Holz herausgeschlagen, in einem Stoffbezug ein Loch gerissen oder eine Fensterscheibe hereingedrückt worden sein, nie dachten sie daran, den Tischler, den Tapezierer oder den Glasermeister zu holen, sondern stets waren sie bestrebt, den Schaden durch eigene Geschicklichkeit wieder auszubessern. Dabei hatten sie sich im Laufe der Zeit eine Art des Vorgehens zurechtgelegt, die ihrem geheimen, vielleicht ganz unbewussten, jedenfalls aber niemals eingestandenen Zweck im weitesten Maße entgegenkam. war die betreffende Beschädigung einmal entdeckt und in ihrem ganzen Umfange aufs Genaueste festgestellt, so brachten sie zunächst eine Reihe von Stunden, oftmals sogar mehrere Tage damit hin, zu wägen und zu beraten, auf welche Weise am besten und gründlichsten abgeholfen werden könne. Und die unendliche, geradezu kunstreich gesteigerte Weitschweifigkeit, mit der sie den Fall verhandelten, ließ deutlich erkennen, dass es ihnen durchaus nicht um eine sonderlich rasche Erledigung zu tun war. Die verschiedensten Möglichkeiten wurden in Betracht gezogen und wieder verworfen. Manchmal wurden an einem wertlosen Gegenstand sogar Versuche angestellt, um den praktischen Erfolg irgendeines Vorschlages deutlich vor Augen zu sehen. Und alles geschah nur, um die letzte, endgültige Entscheidung, über die sie sich meist schon von Anfang an im Klaren waren, nach Tunlichkeit hinauszuschieben und den gebotenen Genuss bis aufs Letzte auszukosten. Blieb ihnen aber endlich nichts übrig, als sich für das eine oder das andere zu entschließen, dann wurde Anna, die die Familie gegen die äußere Umgebung vertreten musste, abgesandt, um alle unbedingt erforderlichen Hilfsmittel nach genauester Unterweisung und zu den denkbar billigsten Preisen zu besorgen. Während ihrer Abwesenheit bemächtigte sich der beiden zurückgebliebenen Frauen eine steigende Unruhe und Erregung, denn sie hatten die Gefühle von Menschen, die eine schwerwiegende Entscheidung getroffen haben und wohl wissen, dass die Folgen dieser Entscheidung, obgleich sie noch nicht sichtbar werden, doch schon im Entstehen und nicht mehr zu verhindern sind. Kam Anna schließlich vom Einkauf zurück, so war die Höhe des Ereignisses für sie erreicht und sie widmete sich nun mit dem genießerischen Bedacht dem wohl vorbereiteten und ehrlich verdienten Vergnügen, indem sie langsam und Griff um Griff an die Ausführung der Verbesserung gingen. Nach der geglückten Vollendung ihrer Arbeit aber überfiel sie immer Entspannung und Erschlaffung, und es währte gewöhnlich geraume Zeit, bevor sie sich wieder ihrem hergebrachten Tagewerke zuwenden und daran ein wenig Freude finden konnten. So kam es auch, dass sie beinahe betrübt waren, wenn sich einige Wochen oder Monate lang kein Unglück im Haushalt ereignen wollte. Und es fehlte nicht viel, da sie in einem solchen Falle mutwillig irgendeinen Schaden angerichtet hätten, nur um wieder einmal Gelegenheit zu haben, ihr harmlos sonderbaren Gelüste zu befriedigen. Eigentümlich war es, dass keine der Frauen jemals daran dachte, einige Blumenstöcke ins Fenster zu stellen und durch die Pflege der Pflanzen und die Sorge um ihre Blühen eine kleine Erweiterung ihres täglichen Treibens und wohl auch eine neue Freude zu gewinnen. Vielleicht unterließen sie es nur deshalb, weil sie für Naturerscheinungen und für die an sich unverwendbare Schönheit eines Dinges keinerlei Verständnis hatten, vielleicht aber auch aus dem Grunde, weil sie fürchteten, durch den Anblick der Blumen an den Beruf der Großeltern gemahnt zu werden und nun verhindern wollten, dass diese sich ihnen täglich und stündlich aufdrängende Erinnerung an die beiden alten Leute etwas Fremdes und Unbehagliches in ihre eigenen Kreise hineinbringe. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.